Deutschlandfunk, Boulevard Spezial. Ich halte den Gang für das Ehrenvollste und Selbstständigste in dem Manne und bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. Man kann fast überall bloß deswegen nicht recht auf die Beine kommen und auf den Beinen bleiben, weil man zu viel fährt. Wer zu viel im Wagen sitzt, mit dem kann es nicht ordentlich gehen. Alles würde besser gehen, wenn man mehr ginge. Dieser wahrlich philosophische Satz stammt nicht aus dem Munde eines ökobewussten Jetztzeitmenschen, sondern aus der Feder des Johann Gottfried Säume, der 1805 das erste Mal die Ostsee umrundete. Dass er dabei allerdings nicht nur zu Fuß ging, sondern aus Bequemlichkeit mehr in der Kutsche saß, soll dieser Hymne auf das Gehen nicht den wahren Kern rauben. Am Mikrofon begrüßt sie Wilfried Hauke. Das Motto ist vorgegeben: ums zu Fuß gehen, ums Wandern dreht sich alles in den kommenden 2 Stunden. Auf den Säume und seine abenteuerliche Fischreise um die Ostsee kommen wir da noch zurück. Gibt es das noch? Abenteuer auf Deutschlands Wegen und Straßen 1997. Eine Reportage über wandernde Gesellen heute erwartet Sie gleich als erstes. Außerdem schauen wir der größten Bürgerbewegung der Republik, den Wandervereinen, in Ranzen und Rucksack und fragen nach dem eigentlichen Grund der Wanderslust. Was macht das Reisen per Pedis trotz Autobahnschneisen und Zweit- und Drittwagen zu einer immer beliebteren Körperertüchtigung? Das ist das Thema dieser Sendung, begleitet von 9 und alten Wanderliedern. Va tomber, les branches salissaient les murs. Et rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs. Mais l'arbre va tomber. Le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. Ouh, c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Faire dégringoler l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, l'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce. Oh, allez. gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre accouchée dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancer trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Y'avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient. Toutes ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, oh, t'as dû en voir passer des cortèges de tournées, des orages, des météores. Et toutes ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. In jedem Land, was an Deutschland grenzt, außer Polen, Singapur, Malaysia und Australien noch. Wo war es am schönsten? Überall. Zu Hause, ja. Nee, überall. Jedes Land hat seine, also jede Gegend hat seine Reize, oder? Ich würde sagen, wo es am schönsten ist, ne? Und woher kommst du ursprünglich? Lüneburg. Altenau, oder? Hamburg, Altenau. Lüneburg, ja. Bei Lüneburg, Toastert Lope, ja. Da musst du jetzt immer einen großen Bogen um Lüneburg machen, damit du nicht so nah an das Elternhaus kommst. Also nicht an Lüneburg, sondern an mein Elternhaus, da bin ich näher als 50 Kilometer rankommen. Die 3 Jahre eben. Und nach drei Jahren kann ich direkt nach Hause gehen. Ich will. Aber ich will noch nicht. 3 Jahre und einen Tag, so lange muss ein wandernder Geselle mindestens in der Fremde bleiben und darf seinem Heimatort nicht näher als 60 Kilometer kommen. Arno Thiemann ist in einer kleinen Gruppe auf Tippelei, die zur Zunft der rechtschaffenden fremden Zimmerleute gehört. Irgendwo in der holsteinischen Schweiz zwischen Hamburg und Flensburg unterwegs. Die merkwürdige Kluft, die sie tragen, ist die Tracht dieser Gesellschaft. Schwarzer Schlapphut, ein blütenweißes, kragenloses Hemd, eine schwarze Manchesterhose, eine Jacke und Weste ebenfalls aus dem breiten Kordstoff, schwarze Schuhe und die schwarze Ehrbarkeit. Das ist die Krawatte mit der Handwerksnadel. Und im Ohr natürlich der Ring. Und natürlich der Charlottenburger. Das ist dieses wurstähnliche Bündel, in das der Reisende sein Hab und Gut verstaut hat. Fertig ist der Wandersmann, der sagt, warum er es nicht lassen kann. Wo mir das alles Spaß macht, so die Wanderschaft, oder? Und dann, ja, dann ist vorbei, oder? Dann war es das. Und dazu habe ich momentan noch keine Lust. Also irgendwie hört sich das an wie, sag ich mal so, nicht Republikflüchtling, aber man sagt, ich steige einfach mal aus, ne? Genau. Nach der Form des Aussteigens, oder? Ja, kann man es auch nennen, ja. Ich schätze mal, das wollen viele, oder? Bloß die meisten trauen sich da nicht. Die haben irgendwie ein bisschen Angst davor, sowas zu machen eventuell, denke ich mir mal. Sonst kann man sich nicht vorstellen, warum so wenig Leute auf Wanderschaft gehen. Die meisten wollen nicht den Konsum aufgeben, so wahrscheinlich die Eltern oder was, oder täglich seine Waschmaschine oder täglich sein Mittag und sowas, wollen die meisten gar nicht machen. Denken wir mal, deshalb gehen so wenig Wanderschaft. Das sind nur mal 1% aller ausgelernten Lehrlinge, die auf Wanderschaft gehen. Ich finde das ziemlich traurig nochmal. Aber das ist mal 1% wert. Ja, noch nicht mal 1%, sag ich ja. Finde ich eigentlich nochmal ziemlich traurig. Also, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ne? Genau richtig gemacht, finde ich. Das ist da bislang so tun und lass. Jetzt gehen wir hier durch eine wunderschöne Landschaft. Richtig alter Schotterweg. Hohe Bäume, oh, die Krähen knarzen hier. Ich bin Da fühlt man sich wirklich zurückversetzt, so um 60 bis 100 Jahre, ne? Naja, ich war mal in Quedlinburg, das ist im Osten, Ostharz. Und da habe ich mich richtig so zurückversetzt gefühlt, so wie 1930 oder sowas. Alles so alte Fachwerkhäuser, alle schief und krumm, halt kaputt. Da habe ich mich richtig so, wenn man abends durch die Gassen gegangen ist, so Kopfsteinpflaster, richtig alt alles und so. Also Vorkriegszeit, habe ich gedacht, das war richtig schön da. Freiheit, frei sein, von niemandem abhängig sein und trotzdem unterwegs in der Not auch einen Ort haben, an dem der wandernde Geselle Asyl findet. Das ist der Hansahof in Lübeck. Er ist eine der wenigen Herbergen der rechtschaffenden fremden Gesellen, die es heute im Norden noch gibt. Hier haben wir allerdings Pech, gerade sind die Gesellen abgereist. Wann neue kommen, kann selbst Herbergsmutter Helga Jürgens nicht vorhersagen. Die haben einen bestimmten Spruch, den sie sagen müssen, wenn sie hier reinkommen. Die kommen rein, je nachdem, ob das ein Maurer ist oder ein Zimmermann, und fragen, ob das die rechtschaffen fremden ehrbare Herberge ist. Und dann bekommen sie die Antwort, ja. Und dann fragen sie, wo der Handwerkssaal ist. Und dann gehen sie auf den Handwerkssaal. Und da werden sie ausgeschenkt mit einem Kölner und mit einem Bier. Und haben eine Übernachtung frei hier im Haus. Und wenn sie länger bleiben im Hause, dann müssen sie die nächstfolgenden Übernachtungen müssen sie selbst tragen. Also den ersten Tag werden sie ausgeschenkt mit Korn und mit Bier und mit von anderen Gesellen mit Essen und Trinken. Doch just in dem Augenblick kommen zwei Altgesellen zur Tür herein, beide ebenfalls in schwarzer Kluft, obwohl es Jahrzehnte her ist, dass sie durch Europa wanderten. Werner Frenz ist das Oberhaupt seiner Zunft. Er führt mich in den Handwerkersaal der Herberge und weiht mich in die Geheimnisse der alten Fotografien und Stubenschilder an den Wänden ein. Das Bilderbuch einer fast untergegangenen Kultur, exotisch und fremd anmutend angesichts Internet und grenzenloser Kommunikation heute. Das sicherlich schon erfahren haben, dass die Gesellenorganisationen bei den Herrschenden nicht so beliebt waren, weil die reisenden Gesellen ja stets den Freiheitsdrang hatten, nach dem Motto, uns gehört die ganze Welt, und Grenzen und engere Einschränkungen nie toleriert hatten. Das Wandern war immer ausgerichtet auf seinerzeit ganz Deutschland, ganz Europa, eigentlich auf die ganze Welt. Und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir diese Möglichkeiten haben. In den vergangenen Jahrhunderten war südlich von Lübeck, waren da schon Grenzen. Und als mein Großvater auf Wanderschaft ging, musste er südlich von Lübeck schon am Schlachtbaum seine Identität nachweisen, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Abenteuerliche Geschichten müssen sich abgespielt haben. Bekannt waren und sind heute noch die Freizügigkeit der Gesellen im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, was für manch gebrochenes Mädchenherz sorgte. Oder das zügellose Leben in den Tag hinein, der hemmungslose Alkoholkonsum auf der Walz, wie er heute noch in schauriger Karikatur auf sogenannten Vatertagstouren erhalten ist. Auch Werner Frenz erinnert sich an solche männerseligen Rituale. Ja, ich habe es recht unterschiedlich erlebt. Und es ist ja auch die Frage, was einen Menschen glücklich macht. Wir haben stellenweise sehr viel Geld verdient, konnten wenig ausgeben. Und einige Gesellen, die haben das dann, ich nehme mal an, so im Rhonetal, in Sion habe ich das mal erlebt, innerhalb weniger Tage da auf den Kopf gehauen, haben dann gesagt, wir wollen auch mal so leben wie der Schah in Persien. Zur damaligen Zeit machte ja der Schah von Persien mit Soraya in St. Moritz immer Urlaub. Den kannten wir alle. Das war in den 50er Jahren? In den 50er Jahren. Und die haben das Geld da auf den Tisch geschmissen und haben gesagt, wie viele Tage können wir hier in Saus und Braus in diesem tollen Hotel leben? Ja, und davon, von diesen Erinnerungen zehren wir natürlich heute noch. A young girl hocks her wedding rings down Lane Street. Down the alley, the eyes swagger through. Picked up a step down, turning blue. The local kids were sniffing glue. There ain't much else for kids to do down Lane Street. Father and Greer buys an ice cold beer. I shop. John's got a clever head and he's drinking Coca-Cola down Lane Street. and happy days in our crushed down ways. Boulevard Spezial im Deutschlandfunk zum Thema Tippeln, Wandern und Gehen. Wandern und Singen oder um in der Fachsprache der wandernden Gesellen zu bleiben, Schallern gehört zusammen wie ein Paar Schuhe. Nicht das romantisch-kitschige Müller-Wanderlied ist gemeint, sondern Back to the Roots, das Lied als Insider-Code oder Subkultur der fahrenden und wandernden Leute. Jochen Wiegand, du bist Liedermacher, moderierst volkstümliche Musik im Fernsehen. Ich hoffe, ich darf das sagen. Beim NDR ist das. Und du forschst über Lieder aller Art. Du kennst also die Niederungen und Höhen gewissermaßen deutscher Liedkultur von gestern und heute aus dem FF. Mhm. Wandern und Singen, die Bewegung des Körpers in die Melodie übertragen beim Gehen, oder wie geht das? Ja, das ist natürlich, wir haben das vorhin schon gehört, wenn die Handwerksburschen auf Tippelei sind und sie wirklich lange Wege zu machen haben, die auch langweilig sind. Also Norddeutschland zum Beispiel ist bei ihnen langweilig zu wandern, weil eben das nimmt ja kein Ende, weil man immer sieht, wohin man muss. Aber im Mittelgebirge so sind sie gerne, nicht? Und um sich die Zeit dann zu verkürzen, gibt es also ellenlange Wanderlieder, die dann also immer nochmal wiederholt werden. Die Strophen haben nochmal Wiederholungen in sich und dann wird das ganz breit ausgewalzt. Das ist die eine Art und Weise, wie die Gesellen singen oder schallern. Und die andere Art und Weise ist natürlich das, was wir auch gehört haben, gerne mal abends dann zusammenzusitzen und dann sich einen hinter die Binde zu singen, sozusagen. Ne? Weil bekanntlicherweise das Schönste am Singen ist ja der Durst. Und da werden dann also auch ganz andere Lieder gesungen, die dann nicht in diesem Marschierrhythmus sind, sondern die der einfach nur der Geselligkeit dienen. Du wärst nicht Jochen Wiegand, wenn du nicht ein paar Stücke mitgebracht hättest, zumindest mal eine Kostprobe geben kannst. Wie geht denn das, dieses unterwegs sein, gehen und sich die Zeit vertreiben? Ja. Da gibt es ein wunderschönes Lied. Es ist toll, weil im Grunde natürlich immer Stoff für die Lieder da ist. Die werden ja beständig oder wurden beständig verändert. Das heißt, die Städtenamen zum Beispiel konnten ja immer beliebig ausgetauscht werden. Und dann konnte der Geselle mal erzählen, in einem bestehenden Lied eine neue Strophe schreiben, was er in dieser Stadt nun also erlebt hatte. Und da gibt es das ganz berühmte deutsche Reiselied, was also alle Handwerksburschen kennen. Und es hat unendlich viele Strophen. Es geht etwa so. Lustig, lustig, ihr lieben Brüder, leget alle die Arbeit nieder und trinkt erst mal ein gutes Glas Wein. und trinkt erst mal ein gutes Glas Wein. Auf die Gesundheit aller Brüder, die da reisen auf und nieder, dies soll unsere Freude sein, dies soll unsere Freude sein, denn unser Handwerk, das ist verdorben, die besten Saufbrüder sind gestorben, es lebet keiner mehr als ich und du, es lebet keiner mehr als ich und du. Das muss man natürlich erklären, weil unser Handwerk, das ist verdorben, das bezieht sich auf die Zeit des Niedergangs der Zünfte. Also wenn wir zum Beispiel das 19. Jahrhundert nehmen, da sind die Zünfte mit ihren Organisationen schon weitgehend ausgestorben. Die Wanderburschen müssen sich selber behelfen und müssen auf der Suche nach Arbeit Deutschland durchziehen. Und sie sagen, eigentlich ist unser Handwerk verdorben. Wir sind eigentlich nur noch auf Tippelei, um Arbeit zu suchen. Und wir haben es vorhin gehört, 3 Jahre und 1 Tag erleben sie allerlei. Und dann geht es also los durch Deutschland. Zum Beispiel wie auch Celle, Hannover, Minden. Von da wollen wir zum Rhein verschwinden. Wohl in das alte, heilige Köln. Wohl in das alte, heilige Köln. In Lübeck habe ich es angefangen, nach Hamburg stand stets mein Verlangen. Bremen wollte ich gern mal wiedersehen, Bremen wollte ich gern mal wiedersehen. Refrain, denn unser Handwerk, das ist verdorben. Das ist dann wieder mit Bier gesungen oder Wein gesungen, je nachdem. Also das Tolle ist bei diesen wandernden Handwerksburschen, da singt ja jeder seinen Text. Und es kommt auch gar nicht darauf an, dass man immer den gleichen Text singt. Also ich erinnere mich an das Lied Hochliebe der Mann mit dem Hut, Hochliebe Zimmermannsblut. Wenn andere dabei sitzen, zum Beispiel Köche habe ich erlebt, oder wenn Steinmetze dabei sind, die singen dann natürlich nicht Hochlebe Zimmermannsblut, sondern die singen dann Hochlebe Steinmetzblut. Und da ist ein heilloses Durcheinander dann an dieser Stelle. Das stört überhaupt niemanden. Das ist einfach Ausdruck ihres Selbstbewusstseins. Sie singen ihren Text so, wie sie wollen. Hauptsache, sie hören gleichzeitig auf und fangen gleichzeitig an. Das ist die Hauptsache. Also ich lausche atemlos, Jochen, eine tolle Präsentation. Du hast ein Instrument mitgebracht, das ist keine Gitarre. Nein. Das ist so ein Zither-ähnliches Instrument, kann man sagen, ne? Ja, also es sieht aus wie ein Banjo. Es ist ein runder Holzkörper, also ein Holzbanjo eigentlich, ist aber eine Waldzither. Die ist dadurch ausgezeichnet, dass sie, wenn man drüber streicht, sich von selbst spielt. Also du streichst drüber und hast einen C-Dur-Akkord. Das war natürlich für Wanderburschen, war das natürlich klasse, weil die brauchten dann also wirklich während der Wanderschaft nicht viel hier oben rumzugreifen, sondern die ging nur. Also alles auf einem Akkord. Ja. Und das war genau das geborene Instrument für wandernde Menschen. Herrliche Sache. Dazu wurden dann Flöten noch mitgenommen, noch eingesteckt. Die Mundharmonika ist ja wohl auch ein typisches Wanderinstrument, obwohl man das beim Gehen so schlecht spielen kann. Also ich weiß nicht, bei den Handwerksburschen ist mir das eigentlich nicht so geläufig mit der Mundharmonika. Also eigentlich singen die am liebsten. Es sind keine Musikanten. Andere Menschen auf der Straße, denke ich mal, so fahrende Musiker, jüdische Musikanten zum Beispiel, haben dann auch mal eine Geige dabei gehabt. Und haben natürlich immer und dann auf der Landstraße und in den Krügen natürlich sich ausgetauscht mit den Handwerksburschen. Und wer auch immer, es waren ja ganz viele Leute auf der Straße unterwegs, Zirkusleute. Und so haben die dann auch immer neue Lieder gelernt, die eigentlich in ihrem Repertoire gar nicht drin waren, ne? Wie ist es denn mit den Saufliedern? Das hattest du vorhin schon angesprochen. Wenn man dann als wandernder Geselle abends in der Herberge einkehrt, da gibt es dann auch ganz spezielle Stücke. Ja, da gibt es ja einmal die normalen Rundgesänge, also Stiefel trinken, das kennen wir ja auch aus Kommerzkreisen beispielsweise. Und dann haben sie natürlich ihre Trinksitten und ihre Trinklieder, was für den verschlossenen Teil des Handwerkssaales gilt, wo keiner zuschauen darf, nicht? Jochen, wie ist das denn überhaupt mit der Überlieferung dieser Lieder? Du hast nun gerade eben eins vorgestellt. Wo findet man die heute noch? Kann man die so ohne weiteres in einer Wanderfibel entdecken, aufschlagen und hier, das können wir lossingen jetzt? Also jetzt, was die fremden Rechtschaffenden betrifft, die Schwarzschlipser, die haben ein Liederbuch selbst gemacht mal und hatten mich mal beauftragt, ich sollte mal mir die Lieder angucken, weil einige stimmten nicht mehr, also vom Inhalt her. Man sang da irgendwas, wusste aber nicht, wie das zustande kommt. Dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt und habe festgestellt, es waren alles Fragmente. und da sind Strophen rausgefallen mit der Zeit. Die haben ein sehr lebendiges Liedgut, eben nur noch, sie wissen nicht mehr, wo diese Sachen eigentlich herkommen, dass sie zum Beispiel Lieder hatten aus der Französischen Revolution. Wir sind alle Brüder, wir sind alle gleich, zum Beispiel sowas. Ne? Toll, wir machen weiter gleich nach der Musik. The way you wear your hand and the way you sing your day and a memory of all that. Oh no, they can't take that away from me. And the way you smile, it just be. Wandernde Gesellen auf der Walz anno 1997. Es gibt sie noch, die schwarzen Männer mit dem riesigen Schlapphut. Gerade zu dieser Jahreszeit tippeln sie über die Landstraßen. Hin und wieder halten sie den Daumen raus. Als Anhalter geht's halt schneller und bequemer. Doch so manch falscher 50er, so manch unechter wandernder Geselle ist darunter. Für Nicht-Eingeweihte ist es schwierig, da zu unterscheiden. Die Gruppe von Arno Thiemann, die wir vorhin im Ostholsteinischen getroffen haben, ist inzwischen in der alten Schusterstadt Preetz eingetroffen. Eine traditionelle Station für die sonderbaren Wandervögel. Gnade Gott dem Speckjäger, der es wagen sollte, sich dieser zünftigen Gemeinschaft zu nähern. Speckjäger kann man sagen, naja, das sind eben Leute, die ziehen sich einfach eine Kluft an und sprechen beim Meister und beim Schlachter vor wegen Reisunterstützung, aber sind gar keine echten. Oder Sommervögel kann man auch sagen, das sind die Leute, die sind im Sommer dann auf Tippelei und dann, wenn es ein bisschen kälter wird, dann ab wieder nach Hause, am heimischen Herd. Ne? Und so eins ist 3 Jahre und 1 Tag unterwegs, muss ich den kalten Winter durchschlagen. Muss hart um sein Geld arbeiten. Noch immer gilt die Sprache der wandernden Gesellen als eine Art Geheimcode, mit dem sie sich von anderen unterscheiden und ihre Zusammengehörigkeit unterstreichen. Schniegelei heißt arbeiten, Schallern heißt singen, Tippelei ist die Wanderschaft. Den Schmalen machen bedeutet bei Bäcker oder Schlachter um eine kleine Wiegzehrung zu bitten. Axel Wendorf, seit kurzem erst Zimmermannmeister, war sogar 7 Jahre auf der Walz. Weil das gut war, weil es mir Spaß gemacht hat. Man setzt sich Ziele als Jungreisender und man schafft das halt gar nicht alles, was man sich vorgenommen hat. Man, selten schafft man das. Welche Ziele denn? Ja, wenn man auf Tippelei geht, man will irgendwie viel kennenlernen. Andere Arbeitstechniken. Und wenn man erstmal dabei ist und hört dann andere Reisende Gesellen, ja, ich war in Kanada und da habe ich Blockbau gemacht. Mensch, denke ich, da müsste ich auch mal hin. Natürlich, wenn man kein Geld hat, dann muss man vielleicht wieder woanders arbeiten gehen. Und dann kommen wieder neue Ziele. Und dann schafft man das halt nicht in 3 Jahren. Gut, gibt viele, die setzen sich konsequent 3 Jahre, die reisen 3 Jahre und gehen danach meinetwegen auf die Meisterschule oder so. Und aber wenn man sich mehrere Ziele setzt, schafft man das halt gar nicht. Axel Wendorf und Peter Bär, auch ein Freigelassener, das heißt einer, der seine Wanderschaft nach mindestens 3 Jahren und einem Tag beendet hat, beschäftigen in ihrer Zimmerei ständig wandernde Gesellen. Etwa 120, schätzen sie, sind zurzeit in Deutschland auf der Walz. Eine aussterbende Spezies gegenüber früher, als die Zünfte noch ihren Platz in der politischen Gesellschaft hatten. Es wird nicht mehr in letzter Zeit, man sieht sie vielleicht mal wieder häufiger hier, oder gerade hier, dadurch, dass wir eben viele junge Einheimische sind. Und die Reisenden auch mal öfter den Halt machen, allein um uns zu besuchen oder nur mal so, weil sie wissen, die können bei uns mal übernachten, kriegen wir was zu essen und dann ist gut. Das ist schon ein Grund, hier durchzureisen. Woran liegt das denn, dass es irgendwann wieder diesen Aufschwung nahm? Erstmal war die Hochkonjunktur vorbei. Früher reisten eine Zeit lang wenig Gesellen, weil die hatten alle, direkt nach der Lehre hatten ihre Arbeit. Die hatten alle ihr großes Einkommen, ihren großen Verdienst und da war gar kein Interesse daran. Und auch das ist ein Grund, seitdem es wieder etwas schlechter geworden ist, auch für jüngere Gesellen. Überlegen sich viele, ob sie nur zu Hause bleiben und arbeitslos rumsitzen oder lieber auf Tippelei gehen und sich weiter fortbilden in ihrem Handwerk und auch Arbeit haben. Auf den Geschmack gekommen, glaubt man den wandernden Gesellen, dann erleben sie das letzte große Abenteuer auf Deutschlands Wegen und Straßen. Auch wenn es manchmal hart ist, gerade am Anfang der Wanderschaft, wie einer aus Arno Thiemanns Tippelgruppe erzählt. Das erste halbe Jahr, das ist für jeden alles neu. Erstmal eben das Ungewohnte, man muss aufstehen, man muss sich ja alles besorgen, man muss sich Logis besorgen. Seine Wäsche muss gemacht werden irgendwo, was zu essen und so, ist auf einmal vorbei. Man war ja früher, na, ich kannte das ja halt so, bei meinen Eltern. Und dann wurde mir eben alles gemacht und jetzt muss ich auf einmal alles für mich selber so oder so. Aber auf den Preis aushandelt eben, wenn ich bei Krauder bin, sieht das aus, hast du Logis da und habe ich jetzt Logis frei und was bezahlst du? Und dann ja, muss man ein bisschen verhandeln. Na. Und das erste halbe Jahr ist eigentlich ziemlich schwer, ne, weil man ja keine Ahnung oder keine Erfahrung hat auf Tippelei. Aber das ist doch gerade. Aber ich meine, das ist immer gerade das, was ich gut finde. Immer das ist doch das kleine Abenteuer. Was wird uns heute Abend entgegenkommen? Was ist heute Abend? Wo werde ich heute Abend schlafen? Und wie wird der nächste Tag kommen? Und das fand ich gerade. Das ist das Schönste. Genau, das fand ich gerade immer gut. Das Aufregende, das kleine Abenteuer. Was lustig, ihr lieben Brüder, leget all eure Sorgen nieder und trinkt dafür ein gut Glas Wein und trinkt dafür denn unser Handwerk, das ist verdorben. Die besten Saufbrüder sind gestorben. Es lebet keiner mehr als ich und du. Es lebet keiner mehr als ich und du. Die große Sehnsucht nach Freiheit, nach einem selbstbestimmten Leben fasziniert heute wie vor 100 Jahren junge Leute und lässt sie zu wandernden Gesellen werden. Exoten, damals so wie heute. Und ob dies nun so ernst gemeint ist, wie die Gesellen damals in autofreier Zeit, wollen wir mal so dahingestellt sein lassen. Jochen Wiegand zu Gast im Studio, Liedermacher, Liedforscher. Wir haben gerade diese Reggae-Version des alten Liedes gehört, das du vorhin uns ja auch mit deiner Waldzither vorgestellt hast. Was hältst du denn von so einer Rettung, sagen wir mal, Errettung, ja, Rüberrettung vergangener Kultur in unsere Gegenwart? Ich finde es klasse. Also das ist eine Art und Weise, wie man diese Musik wieder mundgerecht, ohrgerecht wieder in Happen präsentieren kann. Da ist noch ein bisschen Pfiff drin in solchen Sachen. Also man kann die Sachen auch nicht mehr so singen wie früher, das ist klar. Ich meine, die Gesellen sind nicht mehr nur mit per Pedis unterwegs. Die dürfen auch per Anhalter reisen. Also darf sich das auch in ihren Liedern niederschlagen. Und wenn man jetzt die jungen Leute hört, was die so singen, die singen nicht mehr die alten Balladen, was weiß ich, aus dem Mittelalter, was ich vorhin erzählt habe, dass die alten Lieder dann noch unversehrt zum Teil also erhalten sind, sondern die singen Beatles-Songs, genauso wie Lieder aus der Folklore-Bewegung, Zupfgeigen-Hansl, Liederjahren, sag ich mal zwei Namen von damals, oder Lieder von Hannes Wader zum Beispiel, sehr beliebt, ist ja geradezu auf den Leib geschnitten. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, mich nach gestern und morgen nie gefragt. Manchmal träum ich schwer und dann denk ich es wär, Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. Und es ist mir längst klar, es ist mir nichts klar, dass nichts so bleibt, wie es war. Dass nichts so bleibt, wie es war. Also insofern beantwortet sich die Frage von selbst. Also Lieder verändern natürlich ihren Charakter, das ist ganz klar. Die Wanderlieder haben ja ein ganz merkwürdiges Schicksal durchlaufen. Sie sind stammen aus Zeiten, wo es Revolutionen gab in Deutschland. Frühmärz im 19. Jahrhundert zum Beispiel, dann die Wandervogelbewegung. Das waren ja eigentlich alles Protestbewegungen. Und dann sind sie so ganz fröhlich und munter mitmarschiert mit den braunen Horden nachher. Ja. Und heute singen wir dann zum Teil Lieder, die so verschiedene Stufen durchgemacht haben. Und also man denkt nicht so nach, nicht? Also die Wandervogelbewegung war ja eine Protestbewegung, das ist richtig, bis zum Ersten Weltkrieg etwa. Nicht? Dann, nach dem Ersten Weltkrieg, begann die Jugendbewegung und dann begann das massive Eingreifen der Erwachsenen auf diese jungen Leute und auf einmal wurde das Ganze volkspädagogisch ausgerichtet und es kamen also Leute, die sagten so, diese oder jene Lieder müsst ihr singen. Man machte dann große Fahrten, brachte aus Schweden dann zum Beispiel im Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallera. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt bis hin zu, wo die bunten Fahnen wehen, volkstümliches Lied der Pfadfinder. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt bis hin zu ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein. Lied aus dem 19. Jahrhundert, jetzt bei der Bundeswehr und auch bei der Nationalen Volksarmee damals sehr gängiges Marschlied. Übrigens, du hast vorhin angesprochen, das Wandern ist des Müllers Lust. Das ist ja so ein Lied, was gerne als Wanderlied ja gesungen wird, hat allerdings nicht das Mindeste mit einem Müller zu tun, sondern der Mann, der das Lied geschrieben hat, der hieß ja Wilhelm Müller und hat sich auf diese Weise in einem Lied verewigen wollen. Müller durften eigentlich in früheren Zeiten überhaupt nicht wandern. Jetzt wissen wir es genau. Du bist ja eigentlich unterwegs und nur kurz hier zu einer Stippvisite vorbeigekommen. Du bist auf Wanderschaft, du bist nämlich unterwegs zu einem Folklore-Treffen in Norddeutschland, an der dänischen Grenze dort. Mhm. Da kommen sie also alle zusammen und in vielen neuen modernen Folksongs ist dann da von Natur die Rede, wird gesungen vom Zu-Fuß-Gehen, wird Langsamkeit beschworen, da geht es auch um AKW-Bewegung und so weiter. Aber ich habe so das Gefühl, es wird wieder ein bisschen romantischer in der Auch Wanderliedszene oder in der Folkmusikszene, ist das nun Ausdruck eines verkitschten Lebensgefühls, das die Augen vor der Härte des Alltags und den politischen und wirtschaftlichen Missständen bei uns zurzeit so ein bisschen zudrückt? Da ist sicherlich was dran. Also diesen Romantizismus, den hat es ja zu allen Zeiten gegeben. Das war ja genau zur Zeit der Jugendbewegung genau das Gleiche. Also gegen die aufkommende, übermächtige Industrialisierung versuchte man sich da in die, also aus Graue steht der Mauern, dann in den Dom des Waldes zurückzuziehen. Das ist heute genau das Gleiche noch. Nur paradoxerweise sind die Räume kleiner geworden. Also wenn man früher dann also stundenlang durch Wälder marschieren konnte, ohne Menschen zu sehen, sagen wir mal den Harz oder sowas, dann wird das Gleiche heute auch noch wieder gemacht. Aber natürlich ist sind die Wege nicht mehr so lang, die man gehen kann. Also man nimmt dann also so als Raum vielleicht ein kleineres Refugium als vorher in Kauf und steigt dann wieder ins Auto und fährt nach Hause. Ne? So wie du, Jochen, du steigst auch gleich in dein Auto und dann geht die Wanderschaft weiter. Ich danke dir sehr, dass du gekommen bist. Bitte gerne. Weiß der Himmel, wie es zugeht, ich bin bis in mein 28. Jahr ein Muster von Ernst und Festigkeit gewesen. Aber seitdem hat mich einige Mal der Geschlechtszauber zwar nicht in die gewöhnliche Sinnlichkeit hinein, aber doch aus meiner alten Euthymie herausgezogen. Zum Glück rette ich immer noch meine Selbstständigkeit. Und sobald ich mit gehörigem Grunde sage, ich will oder ich will nicht, bringe ich, obgleich mit tiefer Erschütterung, meine drei platonischen Seelen sogleich wieder in ziemlich gute Ordnung. Es geht nahe an der Zertrümmerung meines Wesens vorbei. Du siehst, die Vorbereitung und vielleicht die Veranlassung zu meiner Ausflucht hätte wohl etwas philosophischer sein können. Wenn es nur der Erfolg ist, mag es noch hingehen. Gesetzt auch, dass ich in den Enthusiasmus einer anderen Art geriete. Es ginge alles besser, wenn man mehr ginge. Johann Gottfried Säume sprach dies. Ob er aus Liebeskummer, wie er schreibt, oder doch eher aus Abenteuerlust im März 1805 aus seiner Heimatstadt Leipzig aufbricht, wir wissen es nicht. Jedenfalls, als er im Oktober desselben Jahres zurückkehrt, hat er als erster Mensch in einer Reise die gesamte Ostsee umrundet. Durch Polen, das Baltikum, Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und die deutschen Kleinstaaten. Als Reisegepäck dabei, außer des Seehundturnisters, der ihn schon auf seiner berühmten Wanderung nach Sizilien, dem Spaziergang nach Syrakus, begleitet hatte, nur Stock und Hut, letzterer zylindrisch aufragend, um den kleinen, nur 1,50 Meter großen Mann etwas zu verlängern. Und natürlich ist das Tagebuch dabei, der brüderliche Freund, dem er so manches Wanderleid mitzuteilen hat. Später wird daraus die erste Reisebeschreibung über das Mare Baltikum, die Fischreise, wie er sie nennt. Besonders ist der Strich von Wartenberg bis Warschau, Pietrikau und Rawa ausgenommen, bis zum Mitleid ärmlich und schmutzig bei Christen wie bei Juden, bei den ersten womöglich noch mehr. Im eigentlichen Verstande, ohne alle Übertreibung, ist in den meisten polnischen Häusern auf dem Lande und nicht selten auch in den Städten der Mist das reinlichste Fleckchen, wo man noch ohne Ekel stehen kann. Warschau und hier und da einzelne Örtchen machen noch einige Ausnahmen. Nachdem wir einige Stationen gehungert und gehofft hatten, versprach man uns endlich in Wielki einen Tee auf der Post. Da brachte man denn einen alten, zerdrückten, schmutzigen, kupfernen Topf, der seit der Revolution ohne Säuberung eine Zigeunermenage enthalten zu haben schien und das Ansehen hatte, als ob er bei Gelegenheit unseres Tees mit ausgekocht würde. Es gehörte unser huronischer Appetit und die Öde rundumher dazu, um die Tunke trinkbar zu machen. Es ginge alles besser, wenn man mehr ginge. Das klingt wie ein Vademecum für unsere Zeit, doch auch dem guten Säume war in seiner Postkutschenzeit durch den Rausch der Geschwindigkeit hin und wieder übel geworden. Denn nur 10% der Reise, immerhin 150 Meilen, legte er zu Fuß zurück, um sich das Zwerchfell auszuwandeln, wie er schreibt. Eine mens sana in corpore sano-Ideologie der frühen Moderne, wenn man so will. Den Körper einzusetzen, um die Psyche tüchtig durchzulüften. Die Gefahren des Reisens zu Säumes Zeiten waren aber nicht ohne Überfälle und Krieg und die Überquerung von Wassergrenzen, etwa in einer Vollmondnacht über den botnischen Meerbusen zwischen Finnland und Schweden. Das Wetter war nebelig und kalt. Der Sturm blies stark, die See ging hoch. Ich hatte diesmal drei Kerle und einen jungen weiblichen Matrosen, wie das vorher schon oft der Fall gewesen war. Die Fahrt mochte dem Mädchen zu heftig werden, das Wasser schlug reichlich in das Boot und die Heldin ward seekrank durch alle Instanzen. Mir tat das fast wohl, denn nun konnte ich doch auch sagen, dass meinetwegen ein Mädchen krank geworden sei, welches mir nun nicht leicht zum zweiten Male begegnen wird. Vor mehreren Jahren hat mir zwar eine unserer schönen Landsmännen etwas Ähnliches versichern wollen, ich fand aber nachher Ursache, es nicht zu glauben. Johann Gottfried Säumes Reisebeschreibung des Sommers 1805 unter dem Motto »Es ginge alles besser, wenn man mehr ginge« liest sich heute wie ein skurriler Bericht eines schon damals Sonderlings- und Außenseiters der Gesellschaft. Denn Säume nimmt unterwegs kein Blatt vor den Mund, beschimpft Potentaten und Kirche, bezieht Stellung für das Elend der Landbevölkerung. Ein durchaus gefährliches Unterfangen also. Säume wollte mit seinem Motto »Gehend ginge alles besser« eben nicht aus der Höhe der Kutsche die Welt wahrnehmen, sondern auf gleicher Augenhöhe mit den einfachen Menschen sein. Der Wanderer als Expeditionsreisender in den Niederungen politischer Ungerechtigkeit des Absolutismus. Aber er erlebte auch Schönes, etwa die Herrlichkeit Stockholms. Stockholm wird nicht mit Unrecht das Paradies des Nordens genannt, wenn man die schöne Gruppierung der Gegend nimmt. Man kann es vielleicht kaum eine Stadt nennen, denn man merkt fast nirgends, dass man eingeschlossen ist. Und überall hat man die Aussicht ins Freie. Stockholm ist einer der lieblichsten Plätze, die ich gesehen habe. Und wenn der Mälar die Sonne des Arno hätte, würde hier mehr Elysium sein als in Florenz. Acerbi steht mit Vergnügen auf der Brücke vor dem Schlosse. Dort ist es allerdings schön, aber ich suche gern die Höhen. Und da ist mir kein Punkt reizender vorgekommen als jenseits des Sees oben ein Garten neben der Katharinenkirche, der zugleich ein Gasthaus ist und Moseback oder Mosesberg heißt. Von hier übersieht man am besten die ganze große Szene aufwärts und abwärts am Mälar mit dem ganzen wogenden Getümmel zu Wasser und zu Lande. Der Walz ist groß Freud. Das war der erste Teil von Boulevard Spezial. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter mit Wanderfreud und Leid in unseren Tagen. Deutschlandfunk. Die Nachrichten. Die Auseinandersetzung über die von Finanzminister Weigel geplante Neubewertung der Goldreserven hat sich verschärft. Der SPD-Vorsitzende Lafontaine forderte die Bundesregierung auf, den Weg zu Neuwahlen freizumachen. Der Streit um die Goldreserven sowie um den Bundesetat zeige, dass die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Koalition gescheitert sei, sagte Lafontaine dem Magazin Der Spiegel. Der FDP-Ehrenvorsitzende Graf Lambsdorff kritisierte, Weigel habe mit seinem Vorgehen die Unabhängigkeit der Bundesbank in Frage gestellt. Der Bundesverband Deutscher Banken appellierte an die Regierung in Bonn sowie an die Bundesbank, eine einvernehmliche Lösung zu suchen. Der Präsident der Bundesbank, Tietmeyer, schlug vor, die geplante Währungsunion gegebenenfalls zu verschieben. Der russische Präsident Jelzin und sein ukrainischer Kollege Kutschma haben in Kiew einen Freundschaftsvertrag zwischen beiden Ländern unterzeichnet. In dem Papier werden die territoriale Unversehrtheit und die bestehenden Grenzen bestätigt. Damit erkennt Russland auch die Zugehörigkeit der Krim und des Schwarzmeerhafens Sewastopol zur Ukraine an. Der Vertrag verpflichtet beide Seiten zum Verzicht auf Anwendung oder Androhung von Gewalt. Auch wirtschaftliche Druckmittel werden abgelehnt. Der Druck der westafrikanischen Staaten auf die Machthaber in Sierra Leone nimmt zu. Auch Nigeria sprach sich heute, auch Ghana dafür aus, den Putsch notfalls durch eine militärische Intervention zu beenden. Junta-Chef Koroma sei unmissverständlich aufgefordert worden, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen, sagte Ghanas stellvertretender Außenminister dem britischen Rundfunksender BBC. Die Lage in der Hauptstadt Freetown ist nach Korrespondentenberichten äußerst gespannt. Nachdem US-Marineinfanteristen gestern rund 1000 Ausländer evakuiert haben, werde jetzt mit einem militärischen Eingreifen gerechnet. In Algerien sind wenige Tage vor den Parlamentswahlen bei Gewalttaten erneut mehrere Menschen getötet worden. Islamische Fundamentalisten hätten ein Dorf nahe der Hauptstadt Algier überfallen und 14 Personen getötet, berichteten Zeitungen. Westlich von Algier seien zwei Bomben explodiert, durch die allerdings niemand verletzt worden sei. Bei einer Razzia gegen islamische Fundamentalisten in der Region von La Kadaria erschossen Sicherheitskräfte den Anführer einer bewaffneten Gruppe. In der Türkei beraten Spitzenvertreter aus Politik und Militär über Maßnahmen gegen die Ausbreitung islamistischer Tendenzen. Das Thema hatte bereits zu erheblichen Spannungen in der Koalitionsregierung geführt. Offizieller Anlass der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ist die Gründung dieses Gremiums vor 30 Jahren. Das Rote Kreuz und der Rote Halbmond wollen ihre Lebensmittelhilfen für die hungernde Bevölkerung in Nordkorea um das Fünffache erhöhen. Nach umfangreichen Spenden des südkoreanischen Roten Kreuzes könnten künftig rund 740.000 bedürftige Menschen versorgt werden, sagt ein Mitarbeiter der Organisation. Dennoch wird es bis zur nächsten Ernte im Oktober weitere Engpässe geben. Vertreter des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes aus Nord- und Südkorea hatten sich in der vergangenen Woche über die Modalitäten zur Lieferung von 50.000 Tonnen Lebensmitteln geeinigt. In Osttimor haben Gegner der indonesischen Besatzungsmacht einen Sprengstoffanschlag verübt. Dabei kamen nach Polizeiangaben 16 Soldaten und ein Polizist ums Leben. Die Rebellen hätten in der Nähe der Stadt Baucau eine Granate in einen vorbeifahrenden Lastwagen geworfen. 9 weitere Polizisten und ein Soldat seien bei dem Anschlag verletzt worden. Unterdessen teilte die Wahlbehörde in der indonesischen Hauptstadt Jakarta mit, dass die Parlamentswahl teilweise wiederholt werden muss. Auf der Insel Madura war es zu Unruhen gekommen, in deren Verlauf Wahlurnen beschädigt oder gestohlen wurden. Das Wetter. Heute sonnig, im Norden und Osten Durchzug von Wolkenfeldern. Höchstwerte zwischen 13 Grad an Oder und Neiße und 24 Grad am Oberrhein. In der Nacht gering bewölkt, nur im Erzgebirge und dem Thüringer Wald stärker bewölkt und etwas Regen. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, 14 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten, meist sonnig, vor allem im Osten auch wolkig, kaum Niederschlag, wenig Temperaturänderung. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit, deutsche Ostseeküste, östlich Rügen, Nordost 6. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 16 Uhr. Deutschlandfunk, 15.05 Uhr, die Verkehrslage. A3 Nürnberg Richtung Würzburg, zwischen Schweinfurt-Wiesentheit und Kitzingen-Schwarzach, 3 Kilometer Stau. A4 Dresden Richtung Eisenach, zwischen Jena-Göschwitz und Schorba, 4 Kilometer. Und A5 Basel Richtung Karlsruhe, zwischen Mülheim-Neuenburg und Bad Krozingen, mehrere Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Boulevard Spezial. Wanderers Nachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Am Mikrofon ist Wilfried Hauke mit dem zweiten Teil von Boulevard Spezial zum Thema Wandern oder poetischer ausgedrückt: Auf der Walz ist groß Freude. Goethe und sein ganz und gar untypisches Wanderergedicht. Er würde sich mit Sicherheit im Grabe umdrehen, könnte er erleben, wie die stille Einkehr des Wanderers von einst heute zum Massenspektakel straff organisierter Vereine geworden ist. Ob im Gebirge oder im Wattenmeer, überall tritt man sich auf die Füße. Wer traut sich allen Ernstes noch an einem schönen Wochenende in den Naherholungswald? Wir werden in einer Reportage gleich bei einem großen Wanderereignis in Norddeutschland dabei sein und haben einen weiteren Gast im Studio, einen Soziologen, der das Wanderverhalten der Deutschen studiert hat. Border. In the islands to shower. There's a strangeness in the air, you feel too well. Fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves so loud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border. Wandern ist für jeden gleichermaßen möglich, ob er nun 65 oder 25 oder 12 oder ja, auch mit Kinderwagen sieht man ja manchmal Leute, die da unterwegs sind. Insofern spricht es alle Volksschichten an oder alle Altersgruppen. Kein Wochenende vergeht, nun zur schönsten Jahreszeit, wo nicht überall in Deutschland Wandervereine zum großen Wandertag aufrufen. Bei einem Massenspektakel mit sage und schreibe 3000 Teilnehmern in Norddeutschland war Gabi Ahrens dabei. Für mich ist es eigentlich wichtig, dass ich als Büromensch an die frische Luft komme und dass ich intensiv auch die Natur genießen kann und dass ich das Grün in der Natur erlebe. Die Natur erleben und genießen, wer möchte das nicht? Es wäre ja so einfach, gäbe es nicht den inneren Schweinehund. Dann ist es doch so, sitzt man erstmal im Sessel vor dem Fernseher, müde nach Stunden harter Arbeit, kann einen so leicht nichts mehr daraus vertreiben. Also muss aus dem Büromenschen erst einmal ein Rentner werden, damit der das Wandern für sich entdecken kann. Genug Zeit hat er ja, um dieser Leidenschaft zu frönen. Dann wandert er auch nicht mehr nur höchstens einmal im Jahr, sondern mindestens einmal die Woche. Wir laufen wirklich am Wochenende 10 Kilometer. Und das immer am Sonntag, aber weil am Sonntag die Straßen frei sind, Sonntagmorgens. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, man hat dann noch vom Tag was. Wir fahren morgens um 8:30 los und sind dann um 1 Uhr wieder zu Hause zum Mittagessen. Dann ist schon ein Topf fertig. Ich mache nur warm und abends wird dann gesaunt. Straff durchorganisiert ist das Wochenende. Nichts wird dem Zufall überlassen. Frühes Aufstehen heißt die Devise und nach dem Frühstück beginnt das Ritual. Das ist alles fix und fertig im Spind und dann wird nur rausgenommen, nicht wahr, was erforderlich ist. Unbedingt erforderlich für einen passionierten Wanderer ist Folgendes. Ausgetretene Mephisto-Schuhe, rote, manchmal auch rot gemusterte Wollkniestrümpfe, die unvermeidliche Kniebundhose, Hemd, Pullover, Regenjacke, die Mütze mit den errungenen Wanderabzeichen, ein zünftiger Rucksack. Fertig. So stellt man sich einen Bilderbuch-Wandersmann vor. Und so sieht er auch in Wirklichkeit aus. Und er steht in seiner etwas antiquiert wirkenden Tracht nicht mal alleine da. Bei größeren Wanderveranstaltungen tummeln sich hunderte von Kniebundhosen auf einem Fleck. Auffallen war eben noch nie die Devise des fleißigen Wanderers. Er schließt sich lieber der gleichgesinnten Masse an. Denn man wandert ja nicht mehr für sich alleine, sondern mit dem DVV, dem Deutschen Volkssportverein. Der organisiert in allen Ecken und Enden der Republik Wandertage. Dafür braucht man außer der richtigen Wanderausrüstung auch noch ein gelbes Wanderheftchen. Denn auf der markierten Strecke darf man sich an jeder Station einen schönen Stempel abholen, der mit viel Sorgfalt und feinsäuberlich im Heft platziert wird. Und am Ende wird penibel Kilometer für Kilometer zusammengezählt. Haben Sie mal sich ausgerechnet, wie viele Kilometer Sie so zusammen haben? 30. Och, na ja, denkt die Reporterin im Stillen. 30 Kilometer, das bin ich doch auch schon mal gewandert. 35.000. 35.000? Ja. Sind Sie da so ein bisschen stolz drauf? Och, das ist Gewohnheit jetzt schon. Also wir machen das nur hauptsächlich wegen der Gesundheit. Ne? Doch der gemeine Wanderer ist nicht nur auf der Suche nach vollkommener Fitness, sondern in ihm steckt ein richtiger Abenteurer. Ihn interessieren die unbekannten Ecken, die verborgenen Flecken, auf die noch nie zuvor ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. Man sieht immer wieder was Neues und ich bin selbst überrascht, die ganze Zeit über. Ich wohne seit 58 hier in Schleswig-Holstein. Welche Ecken ich hier gesehen habe, die habe ich vorher, vor der Wanderung, nie zu sehen bekommen. Und das ist das Schöne dabei. Fazit, das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern auch die von Meyer, Hansen und Schmidt. Und wie spricht der deutsche Volksmund doch so treffend? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Selbiges gilt auch für den Spaß. Und deshalb ist das muntere Marschieren erst in der Gruppe so richtig schön. Alleine habe ich keine Lust, das ist zu langweilig. In der Gruppe macht das Spaß. Ja, man kann sich unterhalten mit den Leuten und man schnackt hier und man hört immer was Neues. Das ist ideal. Also ich finde, das ist also sehr interessant, dass man immer wieder andere Wandergruppen mal wieder trifft, die man irgendwo an irgendwelchen Ecken in Deutschland getroffen hat. Und man kriegt immer neue Informationen, was es irgendwo für neue Vereine gibt, die wieder dieses oder jenes machen. Und das ist eben halt das Interessante daran, finde ich. Ne? Es motiviert auch. Wenn das Wetter mal schlecht ist, dann heißt es, ja, wir gehen, dann geht man automatisch mit. Und überhaupt, schlechtes Wetter gibt's für den passionierten Wanderer doch sowieso nicht. Bekanntermaßen nur schlechte Kleidung. Die kleine Schauer, der macht uns bestimmt nichts aus. Nein, wir sind aber harte Männer. Und was ein harter Mann ist, der kennt natürlich weder Wehewaden noch vertretene Füße. Doch eines muss selbst er zugeben, auch Wandern geht durch den Magen. Deshalb sollte man einen ganz wichtigen Aspekt der Wanderei niemals außer Acht lassen. Was mögen Sie denn am Wandern besonders gerne? Das Erfliegen. Die deftige Erbsensuppe mit Wursteinlage, versteht sich, darf beim Abschluss einer Wanderung auf keinen Fall fehlen. Mit einem saftigen Platsch landet eine Portion des grünen Breis nach der anderen auf den natürlich umweltfreundlichen Pfandtellern. Na dann, guten Appetit. Und mir ist, als gäbe es dann noch einen Grund, der das Wandern zu einem so beliebten Volkssport gemacht hat. Wandern ohne Einkehr ist wie Leben ohne Freude, habe ich mal in einer Wanderhütte gelesen. Und das finde ich ist doch gut. Wandern ohne Einkehr macht ja gar nicht so richtig Spaß. I was gonna be something. Smile at the man, screaming out of my face as I walked down over the gangway. I came down to their city where I worked for many a year, built 100 houses. I must have pulled off 1,000,000 pints of beer, living under suspicion, yeah. Putting up with the hate and the fear and the rise. You can see that you're nothing but a murderer. Yeah, man, right. We're nothing but a bunch of murderers. Say, hey, Johnny, can't wait till Saturday night. Got a thirst that's raging. And no place where we can put that right. Wash away the confusion. Hose down these flames inside. But look out. That's right. I said, look out. Cause I'll tell you what it means if you cross me. I'm sick of watching them break up every time some bored brain puts us down, making jokes on the radio. I guess it helps them drown out the sound of the crumbling foundations. Any fool could see the writings on the wall, but they just don't believe that it's happening. Well, there's a crowd says I'm all right. City lights might turn a phrase. Take me round to the parties. I like some dressed up monkey in a cage and I play my accordion. Oh, but when the wine seeps through the facade, it's nothing but the same old story. Oh, it's nothing but the same old story. Say, hey, hose down this fire inside, but look out. Yeah. I said, look out, cause I'll tell you when it's peace if you cross me. I got a brother in Boston. Says he'll send me on the fair. Just wrote me a letter, making out that he's cleaning up out there. Two cars in the driveway, summer house way down on the Cape. And I know he picks me up in the morning. Well, I've been thinking about it, but it seems so far to go. People say in the winter that you get lost underneath the snow. And this is Gail from my home place. Oh, we've been planning to move back and give it a try. So I never got around to going. That's why I never got around to going. So hey, Johnny, can't wait till Saturday night. Gotta first this regime. We know a place where we can put that right. Wash away the confusion. Hose down this fire inside, but look out. Hans-Werner Prahl, Sie sind Soziologe an der Kieler Uni und ausgewiesener Freizeitforscher, der sich ausgiebig mit der Wanderslust der Deutschen beschäftigt hat. Liegt es uns denn im Blut, das Wandern, wenn man an die 40 Millionen Pkw in unserem Lande denkt? Ja wohl nicht. Eigentlich nicht. Die Menschen sind notorisch faul und bewegen sich immer gerne mit Fahrzeugen fort. Das war im Laufe der Geschichte immer schon so, oder auch Pferden oder anderen Tieren. Es liegt uns bestimmt nicht im Blut zu wandern. Das Wandern hat zum einen einen bestimmten Kult. Es ist also von Wandervögeln, von Wanderclubs, von Wanderorganisationen eingeführt worden. Richtig schön stramm und schneidig. Heute noch nach Graubünden mit roten Socken und in grünem Loden. Das ist so das eine, das Kultische. Dann kann es natürlich auch zu bestimmten historischen Anlässen machen, wie etwa der Gang nach Oewersee hier in Schleswig-Holstein, immer wieder zur Erinnerung an die Schlacht bei Oewersee. Das ist das eine, das Kultische oder das historisch Gewendete. Das zweite ist allerdings auch festzustellen, dass in den letzten 30 Jahren die Outdoor-Freizeitaktivitäten, also außerhalb des Hauses, deutlich zugenommen haben, sodass man also immer stärker sich auch nach außen wendet, sei es nun mit dem Fahrrad, aber insbesondere eben auch zu Fuß. Und da kommt ein drittes Motiv dazu, die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Man bewegt sich mit dem Automobil relativ zügig fort, mit Transrapid vielleicht sogar noch schneller. Und als Gegengewicht möchte man ein Stück weit Langsamkeit für sich praktizieren, nicht mehr alles so schnell machen müssen, nicht mehr so schneidig marschieren, sondern eben langsamer gehen. Und als viertes kommt dann vielleicht dazu die Angst um die Natur, die in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen hat. Man weiß nicht mehr, wie lange man noch überhaupt in freier Natur gehen kann. Und von daher ist das Wiederentdecken von Natur durch Wandern, durch langsames Gehen, durch Spazierengehen sicherlich auch ein Trend, der als Gegenreaktion auszumachen ist auf eben Zerstörung der Natur oder Beschleunigung. Da hat der Soziologe ganz schnell seine vier Begriffe, seine vier Formen gefunden, die er auf das Phänomen Wanderslust packt. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem einen an, Wiederentdeckung der Langsamkeit. Das hört sich ja so ziemlich modern an, nicht, dieser Standpunkt. Das Leben früher war langsamer als heute, mit Sicherheit. Aber was treibt die Menschen dazu? Sie haben die bequeme Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren. Was treibt den Einzelnen dazu, darauf mal zu verzichten und sagen, komm, ich gehe mal weg von der Betonpiste, ich begebe mich ins Grüne? Wir müssen das natürlich auch historisch relativieren. Die Wiederentdeckung der Langsamkeit ist ein eher altes Phänomen. Man hat früher über das schnelle Reiten gejammert und geklagt, es war zu schnell. 1850 etwa hat man in England Untersuchungen darüber angestellt, ob der Zug bei Tempo 40 km/h todbringend sei. Also man hat sich immer auch im Laufe der Geschichte schon gegen die Schnelligkeit gewandt. Aber vielleicht kommen heute andere Faktoren hinzu, nämlich Tempo als zentrales Lebensprinzip, das ständig uns Beschleunigung suggeriert. Paul Virilio, ein französischer Soziologe, hat das als zentrales Strukturprinzip moderner Gesellschaften genannt. Und da, denke ich, kommen jetzt allmählich immer stärker auch Erfahrungen, dass man das nicht mehr vertragen kann, so schnell zu sein. Und dass dementsprechend Langsamkeit auch zu einem therapeutischen Konzept gewissermaßen wird. Unsere Gesellschaft ist zu schnell, wir müssen langsamer werden. Das heißt also, Schnelligkeit, Geschwindigkeit bekommt uns eigentlich nicht gut als Menschen, als Spezies. Vermutlich nicht. Wir wissen nicht, wie schnell alles noch sein kann. Ich habe mich immer darüber gewundert, wenn ich in den 70er und 80er Jahren Besuch aus der DDR hatte und sie mit nach Kiel genommen habe, und Kiel ist keine besonders schnelle Stadt, dann fanden sie immer, dass alles viel zu schnell sei, aus ihrem Lebensrhythmus heraus. So hat jede Kultur, jede Gesellschaft einen eigenen Rhythmus gefunden. Und ich denke, dass die Geschwindigkeit, die wir bei uns eingeführt haben, weit an ihre Grenzen gestoßen ist. Die Geschwindigkeit in der Musik, die Geschwindigkeit im Straßenverkehr, die Geschwindigkeit unserer Beziehungen oder des Abbruchs von Beziehungen, all das sind natürlich ganz exorbitante Dinge, die im Laufe der Menschheitsgeschichte nie so rasant waren. Und wahrscheinlich haben wir wirklich die Grenze erreicht und entdecken dementsprechend für uns wieder, dass man sich auch langsamer fortbewegen kann, dass man langsamer miteinander umgehen kann, dass alles sehr viel langsamer sein kann, um besser leben zu können. Da gibt es ja auch das Schlagwort von dem Verlust der Gegenwart. Wir haben heute keine Gegenwart mehr, weil alles so rasant passiert. In dem Augenblick, wo ich etwas tue, ist es schon wieder vorbei. Es geht einfach viel zu schnell, sei es die Computerkommunikation oder auch das Kommunizieren durch das Datennetz über weite Entfernungen hinweg. Dann wäre das Wandern die Möglichkeit, die Gegenwart wiederzufinden. Die Gegenwart mit allen ihren Schattierungen, eben auch die gegenwärtige Natur, das erleben wir jetzt ja gerade in dieser Jahreszeit, wie alles wieder anfängt zu blühen. Und das sind Dinge, die wir so am Computer nicht erleben können, sondern das ist eben Natur. Wir müssen die direkt vor Ort erleben, und die Natur entwickelt sich eben in einem bestimmten Rhythmus und kann nicht beschleunigt werden. Wir können das Wachstum von Äpfeln oder von Pflanzen, von Blüten kaum beschleunigen. Von daher gibt die Natur uns schon einen Rhythmus, und das ist Gegenwart, die wir wiederentdecken. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben uns ein Stück weit von unserer Geschichte verabschiedet, indem wir sie als beliebig darstellen. Und das bekommt uns schlecht, wenn alles beliebig ist, Stichwort Postmoderne, wenn alles, ob nun Französische Revolution oder 1989 miteinander in Beziehung gesetzt wird und gleich behandelt wird, dann haben wir keine Geschichte mehr. Und insofern ist das Wandern auch ein Stück weit wieder die Geschichte zurückholen, etwa historische Wanderungen zu unternehmen und die Vergangenheit wieder einzuholen. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? I hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Was ist der Wandersmann, was ist die Wandersfrau für ein Wandervogel, was sind das für Wandervöglein? Hans-Werner Prahl, Soziologe an der Kieler Uni, Sie haben sich mit dem Wandern als Phänomen, als Massenphänomen unserer Gesellschaft beschäftigt. Wir sprachen vorhin über den Outdoor-Aspekt, dass sich die Freizeitaktivitäten der Deutschen in den letzten 30 Jahren nach draußen verlegt haben. Und da gehört ja die Wanderbewegung als größte Bürgerbewegung unserer Republik sicherlich dazu. Das ist wohl ein ganz exemplarisches Beispiel. Warum aber finden wir da dann nicht den Wanderer, der stille Einkehr mit sich hält, sondern warum treten diese Wandersleute in so großen Massen auf, wie zum Beispiel auf einem großen Wanderfest hier gerade in Norddeutschland vor wenigen Tagen? Ja, es gibt sicherlich beides. Es gibt den Einzelwanderer, der gerne alleine oder vielleicht zu zweit wandert, aber es gibt sicherlich auch viele, die gerne in der Gruppe wandern. Das hat natürlich sehr viel mit Gruppenmechanismen zu tun. Gruppe macht lustig, Gruppe hält zusammen, schafft Stimmung und. Man kann in der Gruppe auch nicht nur wandern, sondern anschließend auch zünftig den Durst stillen und feiern. Ja, es gehören ja die Rituale dazu, zusammen einen Schnaps kippen oder zusammen die Vespa halten unterwegs, das Fresspaket, die Bratwurst oder was da nun auch mit ist, die Stulle auszupacken und dann andächtig im Kreis zu sitzen und zu mampfen, nicht? Ja, also das sind Gruppenprozesse, die ablaufen, die ein Stück weit Eigendynamik entfalten, die man gar nicht gut planen kann. Auch das Abenteuer dabei, wenn jemand zurückbleibt und so weiter. Das ist das eine, die Gruppe. Aber auf der anderen Seite ist in der Gruppe ja auch ein Stück weit Leistung verborgen. Man muss bis dann und dann irgendwo hinkommen. Man muss eben sein Pensum schaffen. Und dieses, was man so am Arbeitsplatz auch erlebt, dass man sein Pensum schaffen muss, verlegt man dann in die Gruppe. Es ist nicht allein gegen sich selbst. Wenn man allein wandern würde, dann hätte man keinen besonders guten Leistungsmesser, sondern man kann in der Gruppe mithalten, man taucht noch was. Und vor allem in der Gruppe kann man natürlich auch bestimmte Haltungen ausleben, Haltungen zur Natur, politische Haltungen. Viele Gruppen haben auch eine bestimmte inhaltliche Ausrichtung. Und natürlich kommt auch dazu das, was wir immer im Urlaub erleben. Alle wollen das Gleiche. Alle wollen zwar angeblich je individuell und fahren am Freitagmittag los. Und sie sind alle nur die Einzigen, die auf diese Idee gekommen sind. Und dann gibt es den großen Stau. Und ähnliche Phänomene gibt es sicherlich auch bei anderen Formen des Freizeitverhaltens. Alle versuchen dann möglichst individuell in ihrem Campingwagen zu sein, sind aber dann praktisch als Masse dort. Und diese Tendenz zeigt sich beim Wandern inzwischen auch. Es scheint offenbar so etwas wie ein Lemminge-Phänomen zu geben, dass Menschen ja gegen ihren eigenen Willen etwas tun, weil sie meinen, sie müssten es je individuell tun und alle anderen tun es dann aber genauso, sodass es dann eben Masse gibt. Ein ganz paradoxes Beispiel ist da der Mensch aus dem Wohnsilo, der seine Ferien auf dem Campingplatz verbringt, Sie hatten es gerade angesprochen, und dort auch wieder in eine Silo- oder Ghetto-Situation eintaucht, anstatt die Möglichkeit der Vereinzelung zu nutzen, mal in sich zu kehren. Aber es gibt ja Beispiele von Wanderschaften in Gruppen in unserem Jahrhundert, auch in unserer Gegenwart, wo wir wirklich kleine Gruppen haben, wo wir so einen Wanderguru haben sogar an der Spitze. Zum Beispiel, ich denke mal an Martin Heidegger, der das mit seinen Studenten gemacht hat. Wir sprachen vorhin drüber, Sie waren da nicht mit Ihren Studenten, aber der hat es getan. Ja, vielleicht waren das auch noch andere Studenten. Ich könnte es mal probieren mit meinen Studenten. Aber in der Tat, Martin Heidegger hat sehr viele seiner Veranstaltungen, das waren meist ein kleiner Kreis von etwa 10 Studenten, wandernd verbracht. Es gibt natürlich auch politische Männerfreundschaften, etwa die Wanderungen von Franz Josef Strauß und Helmut Kohl, die legendär geworden sind, und Ähnliches gibt es auch in anderen Ländern. Oder Kohl und Gorbatschow sind auch zusammen gewandert. Natürlich, klar. Oder ähnliche Unternehmungen auch in SPD-Kreisen. Also das gibt es immer schon mal. Das sind Einzelformen, die nicht so kollektiv sind. Vielleicht muss man dazu sagen, das Kollektiv schafft auch ein bisschen Vertrautheit. Und das erklärt auch, warum die Menschen aus dem Wohnsilo dann anschließend auf den Campingplatz gehen oder nach Mallorca fahren, wo sie eben auch vertraute Sprache, Bundesliga und Bratwurst dann erleben können. Und Ähnliches gilt für die Gruppe beim Wandern auch. Man schafft damit Vertrautheit. Ja, was ist denn dran an dem Motto, wir haben darüber schon gehört, der Weg, nicht das Ziel, ist die Erfüllung. Das stammt schon aus Zeiten des alten Goethe. Ist heute noch gültig? Das stammt sogar schon aus der antiken griechischen Philosophie. Es ist also sehr alt. Es ist sicherlich heute noch gültig, weil immer mehr kommt das Ziel als Fertiges auf uns. Wir bekommen es vordefiniert, wohin wir müssen, aber der Weg, das ist das Eigentliche, was wir erfahren. Und wir leiden in unserer Gesellschaft immer mehr an Erfahrungsarmut. Und insofern ist es schon wichtig, eben auch den Weg erfahren zu können, genießen zu können, sich aneignen zu können. Und das liegt ein gutes Stück weit in unserer Gesellschaft, die hektisch ist, die auf Beschleunigung abzielt, die im Grunde nur die Resultate noch gelten lässt, aber nicht den Weg dahin. Das sehen wir auch am Arbeitsplatz, dass wir den Weg zu einem Produkt kaum noch nachvollziehen können. Und insofern hat der Weg wiederum eine neue Qualität. Ein Trend zum institutionalisierten Wandern zeichnet sich ab, nicht nur in großen Vereinen, sondern aktuelles Beispiel, die Hamburger Alfred-Töpfer-Stiftung schreibt seit 1993 sogenannte Europa-Schulwanderstipendien aus. Gerade Anfang Mai war wieder eine Preisverleihung unter dem Motto schönere und eindringlichere Gemeinschaftserlebnisse kann man sich kaum schaffen. Da werden mit je 5000 Mark Schulklassen prämiert, die sich mit dem Fahrrad oder Rucksack aufgemacht haben, europäische Natur- und Kulturdenkmäler zu erwandern. Eine Art kulturträchtigen Wanderns mit Völkerverständigungsaspekt, so könnte man das nennen. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht in unserer Zeit. Also mit Sicherheit nicht schlecht, nur es ist historisch auch nicht neu. Die Studenten in früherer Zeit, seit dem 11., 12. Jahrhundert, mussten auch institutionalisiert gewissermaßen wandern. Die Handwerksburschen hatten zur Regel, dass sie wandern mussten. Andere Gruppen hatten ähnliche Pflichten auf sich zu nehmen. Aber ich denke, gerade im Interesse der europäischen Einigung kann es sehr sinnvoll sein, die Umgebung anderer Schüler in anderen Ländern auch mal zu Fuß zu erfahren und nicht nur vom Zug oder vom Auto aus. Aber es kann ja schnell so ein bisschen den Muff der alten Tage haben, nicht nach dem Motto, also Jugendherberge und Ränzlein geschnürt und so weiter. Ja, es kann schnell zur Ideologie werden, zum Zwang. Es kann öde werden, wie fast alles in der Schule öde werden kann, wenn es nicht in der richtigen Dosierung stattfindet. Das ist immer eine Gefahr. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist gerade das neue Verhältnis zur Natur, dass Natur eben auch zerstört wird und dass Natur gefährdet ist, durch solch eine Aktion vielleicht zu aktivieren. Und ich glaube, insofern kann eine solche Maßnahme über den Muff hinaus, das ist immer möglich, eben auch zu neuen Formen führen, dass draußen übernachten, nicht nur das zu campen, sondern in der freien Natur zu schlafen, den Mond morgens zu erleben oder dergleichen mehr. All das kann sicherlich neue Erfahrungen verschaffen, die heutigen Jugendlichen und Kindern vielleicht fremd ist. Hans-Werner Prahl, Freizeitsoziologe von der Kieler Uni, zum Thema Wandern und gut zu Fuß. Eine letzte Frage noch. Die nächste Wanderung, steht das Ziel schon fest? Ist das Ränzlein schon geschnürt? Nein, so weit bin ich im Moment nicht, weil ich im Moment Semester habe und ziemlich eingeplant bin. Aber im Nahbereich größere Seeumrundungen, 10, 15 Kilometer am Wochenende, am Samstag oder Sonntag, das ist immer drin. Tschüss, danke. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque tous.

on a morning from a Bogart movie, and a country where they turn back time. You're strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a soft dress, running like watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cats. She doesn't give you time for questions. She locks up your arm and hers. You follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue top walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life is like a river running through the air of the cats. She looks at you so coolly. Her eyes shine like the moon in the sea. She comes in incense and patchouli. You take her to find what's waiting inside the ear of the cat. Das war Boulevard Spezial. Auf der Walz ist Großfreud, vom Gehen, Wandern und Tippeln. Technik Uwe Sturm, Redaktion Klaus Pilger. Durch die Sendung führte Wilfried Hauke. Thank you. Deutschlandfunk, Durchsagen für Reisende. Italien, Raum Rimini. Herr Jakob Keil aus München, derzeit unterwegs mit einem schwarzen Opel Omega, amtliches Kennzeichen M-JK9700, wird gebeten, zu Hause anzurufen. Ungarn, Frau Veronika Mühlbauer aus Rottach-Egern, unterwegs mit einem Nissan, dessen Farbe nicht bekannt ist, mit dem amtlichen Kennzeichen MB-AC617, wird dringend gebeten, bei Frau Anita Grab in Wallay anzurufen. Italien, Raum Peschici. Familie Andreas und Christine Strixner aus Gräfelfing, derzeit unterwegs mit einem weißen Opel Astra Caravan, amtliches Kennzeichen M, das weitere ist nicht bekannt. Herr Strixner wird dringend gebeten, die Eltern anzurufen. Deutschland. Herr Jürgen Tutschka aus München, derzeit irgendwo in Deutschland unterwegs, Auto und amtliches Kennzeichen sind leider unbekannt, wird dringend gebeten, sich mit der neurologischen Klinik in Bad Aibling in Verbindung zu setzen. Herr Manfred und Frau Dagmar Resch aus Rastatt, unterwegs am Bodensee, vermutlich im Raum Überlingen mit einem Mercedes, vom Kennzeichen sind nur RA-DA bekannt, werden dringend gebeten, die Schwester von Herrn Resch in Rastatt anzurufen. Das waren Durchsagen, die wir von der ARD-Reiserufstelle und vom ADAC erhielten. Nächste Reiserufe morgen um diese Zeit. Wie immer an dieser Stelle ein Blick auf unser weiteres Programm. Um 16.05 Uhr nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt. Thema heute: Fantasiereisen, Bücher für junge Leser. Es geht um den Roman Jens Sparschuh, Die schöne Belinda und ihr Erfinder, um das Bilderbuch Wolkenland von John Birmingham. Außerdem geht es um den Zauberer von Oz und um schräge Märchen von Hans Christian Andersen. 16.35 Uhr, Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Mit einem Messebericht von der Internetmesse in Berlin. Mit dem Bericht Ein Jahr Schulen ans Netz, Kölner Schulen ziehen Bilanz. Großversuch in München zur Internetversorgung über Kabelanschluss. Ein Bericht über die neue Betriebssystementwicklung von Apple Computers und die holographische Festplatte. IBM-Forscher speichern Daten mit Licht im Raum. Das alles in Forschung aktuell, Computer und Kommunikation um 16.35 Uhr. 17.05 Uhr Markt und Medien, heute live aus Oberhausen. 17.30 Uhr Kultur heute mit einem Bericht von der Eröffnung der Göttinger Festspiele. Mit einem Bericht über eine Premiere im Berliner Hebbeltheater, über eine Aufführung des Theaters Bochum, Rimbaud in Eisenhüttenstadt. Es geht um 5 Jahre Fernsehsender Arte und um einen Beitrag zum Thema Gold unter dem Titel Der Tanz ums goldene Kalb. 18.10 Uhr Informationen am Abend mit der Wochenpresseschau. 18.40 Uhr Hintergrundpolitik. 19.10 Uhr Sport und Musik, Reportagen, Kommentare und Interviews zum 34. und letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. 20.05 Uhr Studio LCB. Gäste unserer Veranstaltungsreihe im Literarischen Kolloquium Berlin sind heute die Schriftsteller Robert Gernhardt und F.W. Bernstein sowie der Literaturkritiker Gustav Seibt. 22.05 Uhr Brettelzeit. Sie gehört zu den schrillsten Pflanzen der aktuellen Berliner Kleinkunstszene und erregt mit ihren eigenwilligen Shows die Gemüter, die Sängerin Cora Frost. Und mit der unterhält sich heute Abend in der Brettelzeit um 22.05 Uhr Beate Müller. 22.50 Uhr Sport aktuell mit einer Zusammenfassung zur Fußball-Bundesliga-Saison 96-97. Soweit diese Hinweise. Deutschlandfunk. 16 Uhr die Nachrichten. Nach der Kritik aus den eigenen Reihen wird immer fraglicher, ob Finanzminister Weigel die Änderung des Bundesbankgesetzes in der kommenden Woche durchsetzen kann. Der CDU-Abgeordnete Augustinowitz sagt im Deutschlandfunk, die eindeutige Stellungnahme der Frankfurter Währungshüter werde auch bei anderen Fraktionskollegen dazu führen, dass sie ihre Entscheidung überdenken. Insgesamt verfügt die Koalition im Bonner Parlament nur über eine Mehrheit von 5 Stimmen. Weigel will allerdings an seinen Plänen festhalten. Im schwäbischen Pfaffenhausen forderte er Bundesbankpräsident Dietmeyer und den Zentralbankrat auf, die Unabhängigkeit des Gesetzgebers zu achten. Die Neubewertung zum jetzigen Zeitpunkt sei auch mit Blick auf die Europäische Währungsunion sinnvoll. Überdies werde keine einzige Mark in den Haushalt fließen, betonte Weigel. Die Sozialdemokraten forderten die Bundesregierung angesichts der Debatte um die Goldreserven auf, den Weg für Neuwahlen freizumachen. Der Druck der westafrikanischen Staaten auf die Machthaber in Sierra Leone nimmt zu. Nach Nigeria sprach sich heute auch Ghana dafür aus, den Putsch notfalls durch eine militärische Intervention zu beenden. Junta-Chef Koroma sei unmissverständlich aufgefordert worden, die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen, sagte Ghanas stellvertretender Außenminister dem britischen Rundfunksender BBC. Die Lage in der Hauptstadt Freetown ist nach Korrespondentenberichten äußerst gespannt. Nachdem US-Marineinfanteristen gestern rund 1000 Ausländer evakuiert haben, werde jetzt mit einem militärischen Eingreifen gerechnet. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi haben heute trotz seines Verbotes etwa 2000 Oppositionelle und Vertreter der Kirchen für Verfassungsänderungen demonstriert. Die Regierung setzte mehrere tausend Soldaten ein, um die Versammlung aufzulösen. Dabei kam es zu Straßenschlachten. In Algerien sind wenige Tage vor den Parlamentswahlen bei Gewalttaten erneut mehrere Menschen getötet worden. Islamische Fundamentalisten hätten ein Dorf nahe der Hauptstadt Algier überfallen und 14 Personen getötet, berichteten Zeitungen. Westlich von Algier seien 2 Bomben explodiert, durch die allerdings niemand verletzt worden sei. Bei einer Razzia gegen islamische Fundamentalisten in der Region von Lakadaria erschossen Sicherheitskräfte den Anführer einer bewaffneten Gruppe. In Birma hat die Polizei erneut das Haus von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi abgeriegelt. Bereits Anfang der Woche hatten Spezialeinheiten die Zufahrt zu ihrem Haus in Rangoon versperrt und damit einen Parteitag der Nationalen Liga für Demokratie verhindert. Auch diesmal waren nach Augenzeugenberichten mehrere hundert Polizisten im Einsatz. Die Opposition wollte in dieser Woche an ihren Sieg bei den Parlamentswahlen in Birma von vor 7 Jahren erinnern, den die Militärregierung nicht anerkannt hatte. Der deutsch-französische Kampfhubschrauber Tiger soll nach jahrelangen Verzögerungen nun doch in Serie produziert werden. Das Verteidigungsministerium in Bonn bestätigte heute entsprechende Presseberichte. Ein Vorvertrag solle Ende Juni in Paris geschlossen werden. Geplant sei die Beschaffung von zunächst 80 Maschinen für die Bundeswehr. Die Meistertrophäe des Deutschen Fußballbundes gehört wieder dem FC Bayern. Vor dem Schlussspiel der Saison bei Borussia Mönchengladbach überreichte DFB-Präsident Braun am Nachmittag im Bückelberg-Stadion die Meisterschale, zusammen mit der Viktoria, einer vor dem Krieg benutzten und erst in jüngster Zeit wieder aufgetauchten Trophäe. Für Bayern München ist es der 14. Gewinn der deutschen Meisterschaft. Die Entscheidung über den Titelgewinn war bereits am vergangenen Wochenende gefallen. Die letzten Begegnungen der Saison laufen zur Stunde. Das Wetter. Am Nachmittag meist sonnig, gebietsweise Durchzug von Wolkenfeldern. In der Nacht gering bewölkt. Nur im Erzgebirge und Thüringer Wald stärker bewölkt und etwas Regen. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, 14 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten. Meist sonnig, vor allem im Osten auch wolkig, kaum Niederschlag. Wenig Temperaturänderung. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. Deutsche Ostseeküste, östlich Rügen, Nordost 6. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 17 Uhr. Deutschlandfunk in einer halben Minute, 16.05 Uhr, die Verkehrslage.